Gut, es ist zwei. Geoffrey? Geoffrey? So, na gut. 20:01 so rum. Wir fangen an mit der heutigen Sitzung des Teams Polgef am 25.08. Was gibt es an Orga-Dingen zu besprechen? Ich weise mal kurz darauf hin, Klaus hat mich gerade noch angerufen, das Pad für heute steht noch unter Nächste, weil er heute nicht dazu gekommen ist, das mit rüberzuziehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, das Pad für heute steht bei dem C im Kanal noch unter Pad für nächste Woche, weil Astrid nicht dazu, weil Klaus nicht dazu kam, das Pad hochzuziehen, weil er heute die Zeit nicht hatte. Das hat er mir vorher noch kurz mitgeteilt. Ah. Gut, dann ansonsten sehe ich bei Orga im Moment nichts. Wir können also direkt zum Punkt bundesweite Themenwochen gehen. Ja, moin. Ich glaube, du meinst mich, Geoffrey. Also die Vorbereitungen für die erste Themenwoche mit dem Thema Open-Antrag laufen. Ich denke, der BUFO sollte überlegen, inwieweit das nächste Thema festgelegt werden kann. Ich habe Christoph auch angeschrieben und vorgeschlagen, dass vielleicht der BUFO drei Themen auswählt und dann über eine Mitgliederbefragung zur Abstimmung stellt. Eventuell wählt man auch ein Thema aus, dass man in die Landtagswahlkämpfe in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt integrieren kann. Denn wenn wir das so im Abstand von drei Wochen machen und im Moment gucken wir, ob wir vielleicht die erste Themenwoche dann Ende Oktober machen, dann wäre das halt die Zeit Januar, Februar für die zweite Themenwoche. Ich habe eine Bitte, Michael, dass du diese Information zu den Themenwochen nicht nur den Christoph gibst, sondern auch den Presseteam, also den PR-Team, damit die informiert sind. Ansonsten läuft das alles parallel. Das wäre aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Und das war auch die Bitte des PR-Teams. Ja, aber im Moment geht es ja eher um die Organisation. Also das PR-Team da informiert wird, wenn es konkret wird und so weiter, ist ja klar. Also jetzt verstehe ich den Einwand nicht ganz. Nee, passt schon. Ich wollte nur, dass du das im Hinterkopf behältst, dass die PR-Leute da auch informiert werden, wenn alles soweit fertig ist. Das war nicht damit. Ja, aber da denkt ja das Orga-Team bestimmt dran, weil wir machen das Ganze ja, damit wir eben entsprechende PR bekommen. Jo, danke dir. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, hau raus. Also wenn das alles auf die Landtagswahlen zu gehen soll, warum machen wir nicht etwas, was sich damit beschäftigt, wie wir uns vielleicht vorstellen, wie das jeweilige Landtagswahlrecht geändert werden könnte? Oder überhaupt, was wir so zum Thema Wahlrecht haben. Vorausgesetzt natürlich, da haben die Landesverbände alle was zu. Die Niedersachsen haben ja noch nichts. Ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht inhaltlich das Thema diskutieren. Es war nur ein Gedanke, wenn zeitlich die zweite Themenwoche eben in Januar, Februar fällt, dann liegt es ja nahe, darüber nachzudenken, ob das Thema dann nicht auch in den Landtagswahlkämpfen benutzt werden kann. Aber da, denke ich, sind die drei Wahlkampfteams in den drei Landesverbänden gefragt, sich in die Diskussion damit einzubringen. Weitere Redebedarf, Anmerkungen und sonstiges dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zum Thema FSA 15. Da bin ich gebeten worden, auf den Termin der FSA München hinzuweisen, den ich jetzt lustigerweise trotzdem noch nicht im Kopf habe. Der, also 10. Oktober? 10. Gut. Ja, jetzt habe ich das auch, sonst hätte ich das gleich noch kurz nachgeschaut, im Pad nachgetragen und natürlich auch in den Digest übernommen. Genau. Gibt es weitere FSA-Termine in der kommenden Woche? Weitere FSA-Termine, die neu aufgekommen sind? FSA Köln am Samstag, den 29. Gut. Weitere? Ne, der nächste ist dann 12. der Erfurt. Und Neuss. Köln ist jetzt auch am Wochenende, soweit ich weiß. Steht schon drin. Achso, sorry. Am 26.09. Potsdam. Ja, aber das ist ja noch fast ein Monat hin. Ich persönlich würde sagen, je früher wir es wissen, je besser. Nun gut. Ich schreibe einfach mal den Tourplan ins Pad. Der Tourplan ist nicht immer aktuell, Astrid, das passt schon, wenn die Leute das auch einzeln machen. Wichtig ist daran, dass die Leute, die von den Piraten, also da was mit organisieren, das ist so grundsätzlich das erstmal das Wichtigste. Ja, Christus, aber es ist ganz gut, den Tourplan auf jeden Fall drin zu haben, weil sie ihn offensichtlich ja auch immer wieder aktualisieren. Das meinte ich. Also es hieß jetzt nicht, dass ich damit meine, wir sollten keine Daten ins Pad schreiben oder ins Protokoll, sondern einfach, dass wir den Link auch nochmal mit drin haben. Gut, dann gehen wir weiter zum Wahlkampf Hessen. Wer hat da was reingeschrieben und kann berichten? Das war der Schnappi, aber der ist leider heute im Büro oder irgendwas hat er geschrieben. Also verändert. Gut, ja, das habe ich auch im Pad gesehen. Das haben wir. Wir haben, drin steht Kommunalwahl am 6.3., eine Woche vor den Landtagswahlen. Wir haben einen offiziellen Kommunalwahlkampfbeauftragten, der heißt Dirk Eckert. Vorbereitungen und Projektgruppe Wahlen sowie erste Aufstellungsversammlungen fanden und finden statt. Wird am LPT im Oktober fest. Einzelne Regionen und Kreisverbände machen unabhängig eigene Wahlflyer bzw. Plakate und so weiter wegen Kommunalwahl. Dann drunter steht was zur internationalen Automobilausstellung, wo ich jetzt nicht genau sicher bin, was das beim Wahlkampf Hessen macht. Kann das vielleicht jemand erklären? Die IAA dürfte in Frankfurt stattfinden. Das hat dann Hessen-Bezug. Und die piratigen Aktionen, die in dem Text genannt werden, mögen jetzt wahlkampfrelevant sein. Das kann ich aber nur schätzen. Ja, das war's. Also die Frankfurter wollten Aktionen machen, soweit ich weiß. Was die Beratung konkret geplant ist, erübrigt sich dann auch die mit reingeschriebene Frage, was meint ihr, ob Aktionen sinnvoll wären? Gut, in dem Fall können wir weitergehen zum Punkt Wahlkampf Baden-Württemberg. Wer ist denn da? Scheinbar niemand. Dann müssen wir weitergehen zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg hatte letztes Wochenende ein Treffen in Stuttgart, ein Wahlkampforganisationstreffen. Ich suche mal kurz das Pad raus und poste es da rein. Aber mach weiter. Sorry. Gut, danke dir. Rheinland-Pfalz, wer ist da? Scheinbar niemand, steht aber einiges drin. Ja, gab am Sonntagswahl. Agilander für Kandidaten wurde eingerichtet, Slogan-Kampagne wurde erarbeitet, angedachte Kampagnen. Spot ist in der Diskussion, ob man den möglicherweise mit den anderen Ländern teilt, so wie ich das verstehe. Geoffrey, ja? Im Pad-Chat steht von Jürgen ein Bitte nachher. Ja, jetzt sehe ich es auch. Perfekt, danke dir. Gut, dann überspringen wir Rheinland-Pfalz. Bei Sachsen-Anhalt steht jetzt nichts drin. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Stopp VDS, was wird? Ich hätte eine Anmerkung, wenn ich gerade da reinsprechen kann. Zu Stopp VDS? Ja. Ja, dann mach gerne. Also nicht nur VDS, sondern allgemein. Also wir haben jetzt für uns die Flyer bekommen und habe da was ganz Tolles gesehen, dass wir eine Hotline haben, also beziehungsweise eine SMS-Kurzwahl, für die wir spenden können. Also das ist jetzt auf diesem Flyer von VDS drauf. Ich finde das eine super Sache und wir sollten das auch breiter kommunizieren. Also das weiß, glaube ich, keiner, dass wir sowas überhaupt haben. Und das ist die einfachste Möglichkeit, der Partei ein bisschen Geld zuzufügen, einfach mit einer SMS. Also deswegen da nochmal der Aufruf, dass wir diese Nummer nochmal bundesweit kommunizieren und mitteilen. Also aktionsübergreifend sozusagen. Aber ich finde das eine super Sache. Finde ich auch, ja. Gut. Ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit, soweit es mich betrifft. Ich bitte natürlich auch die anderen, sich das zu merken. Einfach diese Kurzfallrufen mal auch ins Pad mal reinschreiben. Das ist am einfachsten, und die dann publizieren über den Digest. Ja, gut, dann, in Zeile 102 zum Thema StoppVDS steht eine Frage drin. Ist geplant, den Flyer zur Aktion im Anschluss oder ASAP zu überarbeiten und als allgemeinen Flyer zur Verfügung zu stellen? Die VDS wird es wahrscheinlich traurigerweise noch eine Weile begleiten. Ich nehme mal an, dass ja, aber natürlich kann ich das jetzt auch nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen. Gut, aber ich gehe mal davon aus, dass ja. Nun gut, Wahlkampf Rheinland-Pfalz wäre jetzt dran, gesagt hat, es geht jetzt danach, dann SysOpt, habe ich es richtig verstanden, dass du zu BW noch was nachtragen möchtest? Jein, ich habe gerade noch mal ins Pad geschaut und habe gesehen, das Pad ist noch auf privat geschaltet. Bin mir daher jetzt nicht sicher, was ich davon genau sagen kann, weil ich will das gerade nicht riskieren, dass mir dann BW so Ärger macht. Aber soweit ich das verstanden habe, wollte Christos noch irgendwie was da schauen. Hast du da irgendwas zugemailt bekommen bezüglich, was da besprochen wurde und zu was wir kamen? Zu Brandenburg? Oder was meinst du? Baden-Württemberg. Ich habe nur das Offizielle, was ihr rausgehauen habt. Das offizielle Pad gesehen. Und offizielles Pad haben wir, also Moment. Ja, ihr habt über den Account Bavü habt ihr ein Pad rausgehauen mit Ergebnissen. Okay, dann ist das mit den Ergebnissen wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. Also das Publishing. Kannst du das gerade mal verlinken? Gut, im Zweifel schreibt halt gestern dann den Padlink nicht mit rein, dann ist das halt so. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach optional, und bevor wir da irgendwie in die Parade fahren, halte ich es für sinnvoll. Ja, also ich muss es auch nicht. Das war jetzt nicht, weil es halt, ja, verzichten wir drauf, kann ich machen. Ja, lass mir das, bevor wir irgendwelches Porzellan zerschlagen. Dann gebe ich jetzt an Inabigo bezüglich Rheinland-Pfalz. Gut, guten Abend. Ich denke, jetzt hört ihr mich. Laut und deutlich. Okay, für Baden-Württemberg kann ich das bestätigen, da gibt es ein Pad, aber ich denke, wir werden am Donnerstag auch nochmal drüber sprechen. Ich möchte das jetzt auch nicht so veröffentlichen. In Rheinland-Pfalz hatten wir identisch wie Bavü am Wochenende auch ein Arbeitstreffen zur Landtagswahl. Es war ein recht konstruktives Treffen. Es wurde wirklich, wie es nannte, gearbeitet und sich nicht nur getroffen. Wie eben schon ein bisschen gesagt, ich gehe die ersten Punkte ganz kurz durch. Es soll die Agro-Liner für die Kandidaten eingerichtet. Es wird wahrscheinlich auch geheime Agro-Liner geben in Bezug auf andere Parteien. Eine Slogan-Kampagne, das ist schon festgeben, die in den letzten 10 Wochen stattfindet. Da brauchen wir dann auch Unterstützung sowohl vom der Öffentlichkeitsarbeit Bund als auch vielleicht von anderen Landesverbänden. Das wird eine Kampagne vom Sofa aus, also wie das schon der Name sagt, sehr viel mit Presse gearbeitet, sehr viel mit Social Media gearbeitet, sehr viel mit Open, ja, mit Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Das arbeiten wir in den nächsten 4 Wochen auf. Dann ist eine angedachte Kampagne, das sollte eigentlich eine bisschen provozierende Kampagne werden. Also da unser Wahlkampf ja in den Karneval fällt oder Fasching, wie es so anders genannt wird, oder in die tollen Tage, kann man dann, haben wir uns gedacht, dass man in der Fastenzeit Karnevalsumzüge machen könnte oder einen Karnevalsumzug, in dem wir unser Programm vorstellen. Und zwar ein bisschen auf lustige Art, ein bisschen auf provozierende Art. Das wird aber nur Sinn machen, wenn wir es schaffen, dass wir das in jeder Landeshauptstadt, die Wahl haben, einmal machen und dass sich da die Landesverbände gegenseitig unterstützen. Das heißt, jeder muss 2-mal seinen Bus vollpacken und dann in die andere Landeshauptstadt fahren. Das weiß ich nicht, ob das machbar ist, also manpowerabhängig. Dann geht es um den Spot. Bei dem Spot haben wir uns überlegt, der soll gesplittet werden. Ob das Splitten sinnvoll ist, müssen wir nochmal drüber nachstellen, weil Splitten, haben Fachleute gesagt, kann einen Bruch in der Darstellung eines Werbespots bringen. Und eigentlich geht es um die Wahrnehmung der Partei, also der Piratenpartei, weniger um die spezifischen Landesinhalte. Aber auch da muss mit den anderen Landesverbänden drüber gesprochen werden. Dann planen wir noch ein Real-Life-Treffen zwischen AV und LPT. Wir haben jetzt beides relativ kurz hintereinander, um einfach für die Wahl noch ein bisschen Schwung und Druck zu machen. Dann gab es zwar die 10 Plakate aus der Designgruppe, sage ich nochmal danke an Paki, aber das gewünschte übergreifende Design, was daraus eigentlich, wo es uns drauf ankam, wo wir auch Flyer rausmachen wollten, wo wir auch ja vielleicht sogar ein bisschen unsere HPs, unsere Homepage drauf anpassen wollten, ist daraus natürlich nicht zu erkennen oder ganz schwer zu erkennen und ganz schwer zu separieren. Da werde ich mich ganz in Kürze nochmal mit Paki zusammensetzen, aber ich werde auf den Donnerstag abwarten. Das ist nämlich der nächste Punkt, wo wir ein länderübergreifendes Mumble haben. Und dort werde ich all diese Punkte, die ich jetzt hier anspreche, ich sage dir einfach schon mal, dass man sich darauf vorbereiten kann, nochmal explizit ansprechen und würde da auch gerne am Donnerstag Ergebnisse haben in diesem länderübergreifenden Mumble. Ja, dann bei uns das Normale. Also es gibt immer weiter Aufstellungsversammlungen für Direktkandidaten. Am 13. September ist unsere AV für die Liste. Dankenswerterweise hat mein Aufruf hier geholfen. Wir haben sowohl einen sehr versierten Versammlungsleiter, einen versierten Wahlleiter und auch einen versierten Protokollanten. Einmal aus Nordrhein-Westfalen, einmal aus Sachsen, einmal aus Hessen. Ich danke allen, die sich da bei mir gemeldet haben und diesen weiten Weg an den Nürnbergring auf sich nehmen. Das war's erstmal zum Wahlkampf. Sehr gut. Noch eine Nachfrage nach Rheinland-Pfalz? Ja, ich habe eine. Die Programmvorstellung auf den Karnevalsumzügen, ist das wirklich in allen Landeshauptstädten geplant oder in den Landeshauptstädten der wahlkämpfenden Länder? Natürlich nur in den Landeshauptstädten der wahlkämpfenden Länder. Das habe ich dann falsch erzählt oder es ist falsch rübergekommen. Also das wären 3 beziehungsweise 4 Umzüge, wenn sich das machen ließ. Wobei uns da natürlich die anderen Länder unterstützen müssten, weil es macht keinen Sinn, mit 20 Männliches rumzulaufen. Aber wenn wir da 50 oder 100 wären und würden das als Demo anmelden, oder denke ich, könnte das gerade in der Fastenzeit nach dem Karneval, die Piraten sind halt anders, schon Aufmerksamkeit erzeugen. Danke. Gut, dann kommen wir zum Folgeberichte. Bund. Christos. Ja, ich war ja letzte Woche nicht da, wir hatten eine BUFO-Klausur davor das Wochenende, das war relativ umfangreich. Der Wunsch der Kollegen ist, dass wir die politische Arbeit in irgendeiner Art und Weise nach vorne bringen. Und der Gedanke war halt, dass wir Vorträge halten werden in den jeweiligen LGS. Wenn da ein Wunsch ist, dass wir zu jeweiligen irgendein Thema eine politische Aufklärung machen, werden wir dahin fahren. Das ist das eine. Zum anderen wird es, das habe ich auch schon organisiert, oder ist schon fest geplant, ein Treffen der AGs geben in Gelsenkirchen. Das ist unter, wo habe ich das eingetragen, 120. Die AGs sollen dort programmatische Arbeit tätigen. Das wäre am 16. und 17.01.2016 in Gelsenkirchen. Ich habe das schon eingetragen und das wäre schön, wenn ihr das halt macht. Die Ansprechperson bin ich, Astrid, oder der Organisator vor Ort. Es geht darum, dass wir die politische Arbeit voranbringen. Es geht nicht darum, dass wir dort irgendwie Kaffee trinken oder flauschen oder uns aussprechen, wie es uns momentan geht. Es geht um konkrete politische Arbeit in dieser Partei. Des Weiteren ist geplant, dass wir ein Themensprechertreffen machen. Da wird der Michael Kittlaus, wenn er da ist, noch was dazu sagen. Ich glaube, das hatten wir gesagt am 12.11. Auch da geht es um thematische Ausarbeitung und auch thematische Koordination der jeweiligen. Da wird auch der SECO kommen und Icke. Wo das nochmal stattfindet, sollte der Michael sagen. Kleiner Hinweis zu dem Thema. Da hatten wir letzte Woche nämlich drüber gesprochen, Christos. Michael hat zu mir gesagt, ich soll für den 7.8.11. Die Jugendherberge Kassel anfragen. Ich brauche nur noch irgendeine Anzahl, wie viel. Okay. Ich bin kurz rausgeflogen, sorry. Wenn ich darf, ich habe kurze Verständnisfrage. Das Treffen Themensprecher ist das Treffen der Themenbeauftragten in Kassel? Ja, das war's. Das war damit gemeint. Habe ich Themensprecher, Themenbeauftragten? Ja, sorry. Ich habe das irgendwie... Astrid, dann sollte das aber bitte zeitnah gemacht werden. Ich weiß nicht, ob am 7.11. überhaupt Platz ist. Des Weiteren, Christus, ich brauche halt die Anzahl der Leute und deswegen ist es noch nicht geschehen. Des Weiteren haben wir die Sicherheitskonferenz der Piraten. Das wird diesmal in der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden. Das werden, also die Münchner Sicherheitskonferenz wird nicht wie letztes oder dieses Jahr eine Woche vorher sein, sondern sie wird die Piraten, also wir werden einen Stand oder einen Raum haben auf diesem Gelände oder angrenzenden Gelände und wir werden auch mit der jeweiligen Münchner Konferenz als solches mitarbeiten. Das hat einen riesen Vorteil. Wir werden dort erwähnt. Und auch als Partei sind wir sehr gern gesehen worden. Da muss ich mich an den AG oder an den Themenbeauftragten, die sich darum gekümmert haben, bedanken. Dieser Termin ist am 12.13.2., soweit ich es weiß, 2016. Es werden sind eingeladen Fachleute, internationale Fachleute. Des Weiteren brauchen wir dringend Verstärkung für die Bundes-PR. Das heißt, im Bereich Text und Recherche wäre super, super klasse, wenn sich jemand bereit erklärt, da dem Team mitzuhelfen. Ansprechpartner ist der Olaf, das ist der, der unten steht. Und des Weiteren brauchen wir ein Team, Redaktion und Team, und zwar für die Antragskommission. Auch da für den nächsten BPT, der ja dann Anfang nächsten Jahres kommen wird. Der BPT wäre super klasse, wenn er vor den Landtagswahlen stattfinden würde. Das bedeutet, ich habe mir da was überlegt oder auch dabei gedacht, wir haben das ja, Teile von euch haben auf dem BPT mit mir darüber gesprochen, und wir haben das so weit hingekriegt, dass wir die Ausschreibung machen auf jeden Fall und dass es dann Anfang des Jahres ist. Durch die Medienpräsenz bei den letzten BPT könnten wir dadurch auch sorgen, dass die jeweiligen Landesverbände, die Wahlkampf oder Wahlen haben, wir sie dadurch unterstützen. Und das wäre aber wichtig, dass wir vorher eine vernünftige Antragskommission haben und dass die halt auch die Anträge bearbeitet, so wie es früher war. Also idealerweise wäre es, also es ist jetzt nur idealerweise natürlich, das ist jetzt mein Wunsch, das wird natürlich der Buchholz als Gesamtgremium entscheiden. Idealerweise wäre es halt Anfang Februar oder kurz vor den Wahlen, dass man entweder in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, Hessen, also in diesem Dreieck, was wir damals besprochen hatten, wäre super, Weltklasse, wenn es da stattfinden könnte. Aber primär ist halt das Geld. Ich glaube, Astrid, du wirst mir sicherlich zu oder absagen, ich glaube 20.000 Maximum oder 15.000 ist halt das Budget, also so wie letztes Mal. Es waren 15.000 als Budget. Und kleiner Einwurf meinerseits, ich fände es sehr geschickt, wenn das nach der Sicherheitskonferenz wäre. Ja, ja, natürlich. So, das ist das von meiner Seite. Ich habe sicherlich nicht irgendwas, wenn es Fragen dazu. Ach so, noch was. BND. Und zwar wird ein Pirat aus Baden-Württemberg den BND besuchen. Und ich habe bei Zahl 118 PET reingetan. Und dieserjenige, ich werde das auch nochmal auf die Vorständeliste schicken. Wenn er Fragen zum BND hat, weil er wird 2 oder 3 Stunden dort sein, der super Weltklasse, wenn ihr ihn in dem PET Fragen stellt, die er mitnehmen kann. Was man dem BND fragen kann. Bitte aber vernünftiger, also kein Schmarrn. Danke. Gut, so, dann gibt es Fragen an den Bund? Ja, ich habe dazu die Frage, wer denn Ansprechpartner ist, wenn sich jemand als Redaktions- oder Teammitglied für die Antragskommission melden möchte. Da wollte ich auch gerade mal nachfragen. Christoph, soll ich das machen? Zustimmung. Er schreibt ja. Okay, dann schreibe ich mich da rein. Ansonsten ist von mir sowieso nur Organisatorisches, also Mails, Telefon etc. zu vermelden. Gut. Weitere Nachfragen? Sorry, Astrid, mein Mumble spinnt heute irgendwie rum. Ist kein Problem. Also wir machen das zusammen, aber mir wäre es halt ganz lieb, dass du die Ansprechperson dafür bist. Irgendjemand aus Thüringen da? Klar, mach ich gern. Wir hatten früher die, ich weiß den Namen gerade nicht auswendig, die war eine Antragskommission. Wenn man sie mal fragen könnte aus Thüringen, Silvi, dass sie eventuellerweise wieder mitmachen würde, wäre Weltklasse. Ja, ich bin aus Thüringen. Aber die Silvia Bosenau heißt sie, glaube ich. Die habe ich dann genau. Ja, der Mailpostfach, ihr offizielles ist voll. Und also ich habe noch nichts mehr von der gehört. Ich weiß nicht, ob die noch in der Partei ist oder was. Also man hört dich immer nur so häppchenweise. Also ich konnte ihn vollständig verstehen und er sagt, er hat die Silvia zuletzt nicht erreichen können. Mailpostfach ist wohl voll. Ja, tatsächlich. Ich habe Silvi noch auf dem BPT getroffen. Da war sie auch im Dunstkreis der Antragskommission unterwegs. Guten Kontakt zu ihr habe ich aber auch nicht. Gut. Noch was zum Thema Antragskommission bzw. Bund? Nee, außer der Tatsache, dass offensichtlich mein Mumble auch spinnt. Ja, da sind wir schon mindestens 3. Bei mir ist es heute auch grauenhaft. Ich habe hier einen Workaround mit 2 PCs bauen müssen, um das sinnvoll machen zu können. Wenn ihr nichts hört, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass wir hier was Annehmbares gebaut haben. Aber gut, wir kommen zu den Analysen der anderen Parteien. Wer hat dazu was zu sagen? Keine Neuigkeiten? Ich muss sagen, ich habe heute auch nichts beizusteuern. Ich war die Woche über mit Umzug beschäftigt. Immer noch. Insofern und auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bin ich gar nicht undankbar dafür, wenn wir zu dem Thema heute nichts sagen. Aber gut, dann müssen wir wohl weitergehen. Baden-Württemberg, ist da noch jemand da dafür? Hey, darf ich dich an meine Anfrage erinnern? Oh ja, danke dafür. Danke dafür. Ja, NRW zuerst. Aus Gründen, ja, hallo zusammen. NRW hatte eine relativ ruhige oder doch wieder nicht ruhige Woche. Wir hatten am 18.8. Fraktionsvorstandswahlen, die ihr sicherlich alle schon mitbekommen habt. Michel Marsching ist als neuer Fraktionsvorsitzender gewählt worden, was zu einem großen Medieninteresse geführt hat. Am 19. August gab es den NSU-Untersuchungsausschuss, der wohl richtig gut angelaufen ist. Dazu gab es eine Demo und eine Kundgebung vor dem Landtag NRW. Am 22.8. gab es die gemeinsame Klausur NRW-Fraktion und Landesvorstand. Wir haben da gut und konstruktiv gearbeitet. Wir haben tatsächlich auch Ergebnisse herausgearbeitet, Resultate erzielt. Das Protokoll oder die Protokolle, die geführt wurden, müssen noch zusammengeführt werden. Das werden wir kurzfristig hoffentlich schaffen und die dann auch kommunizieren. Zukünftige Geschichten sind am 29.8. der Aktionstag Pflege. Da hat Moni unter anderem mit Verdi gesprochen. Die finden die Aktion gut und wie die jetzt unterstützen, kann ich nicht sagen, ob sie sie unterstützen oder einfach nur gut finden. Andere LVs, falls die auch an dem Thema sind, mögen sich bei Moni melden. Mailadresse ist ist hier vorgegeben. Dazu gibt es auch eine zentrale Seite, die Initiative Pflege am Boden vorhält. Die kann man auch gerne nutzen, um sich zu informieren über die Aktion. Am Samstag, am 29.8. machen wir eine Schiffstour auf der Ruhr bei Witten. Die Schiffstour richtet der LV aus. Sie richtet sich an Bürger und an Presse, hat aber den charmanten Nebeneffekt, dass die Bürgermeisterwahlen, wo auch ein Pirat sehr cool, finde ich, kandidiert und sehr coole Arbeit macht in den letzten Wochen, ein bisschen gefeedet wird hoffentlich. Wer dazu Interesse und Lust hat, kommt gerne dazu. Wir haben dazu auch eine Seite, die ich gleich noch verlinken werde, eine Infoseite. Am 30.8. werden wir hoffentlich einen sehr produktiven TDPA haben, einen Tag der politischen Arbeit. Dazu gibt es Programm, das ist verlinkt. Und am 3.9. werden wir eine Demo Pflege am Boden vor dem Landtag NRW unterstützen. Dazu gibt es auch einige Links jetzt hier im Pad. Am 13.9. Spannung steigt, Bürgermeisterwahlen in NRW. Wir haben 5 Bürgermeisterkandidaten, die mit antreten und hoffen, auch ein gutes Ergebnis zu erzielen, ein bisschen Wind zu erzeugen. Ansonsten weise ich darauf hin, dass auf den Seiten der NRW-Fraktion die aktuellen Plenarthemen wunderbar dargestellt sind. Die sind recht umfangreich, sind interessant gelesen zu werden. Damit bin ich fertig. Guti, Nachfragen? Keine Nachfragen. Dann gehen wir zurück zur normalen Reihung und frage nochmal nach Baden-Württemberg. Scheint niemand da zu sein. Bayern, Olaf. Danke. Bei uns ist immer noch Sommerpause, aber die neigt sich langsam dem Ende. Wir haben ja die Sommerpause auch dazu benutzt, um einige Sachen vorzubereiten. Wir sind dabei, die Organisation für den Landesparteitag zu machen. Der ist in 2,5 Wochen, also nicht mehr lange hin. Wir haben die Kampagne natürlich auch schon in Vorbereitung mit der Themenwoche. Das ist Teil der inneren Öffentlichkeitsarbeit. Open Antrag, wir sind ja schon drauf eingegangen. Das wird vorbereitet und ich bin dafür zuständig. Für den Netzpolitik-Kongress, wer daran noch Interesse hat, teilzunehmen als Referent, der möge sich bei Dietmar Hölscher melden. Wir segeln ja unter dem Motto Hart am Wind, sind wir auf Kurs im digitalen Zeitalter. Und derzeit laufen die Einladungen an die Referenten. Kommunalkampagne, wie fit ist eine Gemeinde? Da haben wir den Fragenkatalog soweit fertig, aber müssen uns nochmal im Mumble treffen. Auch hier ist der Ansprechpartner Dietmar. Termine hatten wir in der letzten Woche keine spektakulären, darum Sommerpause hier im Pad jetzt. Auch was ansteht in der jetzt kommenden Woche, sieht es genauso aus, es sei denn, man ist ein Freund der Herbst- und Volksfeste. Da findet einiges statt, viele Anstiche laufen da. Wer sich also unter das Volk mischen möchte und das auch begleiten möchte, der kann wieder mal sein Piraten-T-Shirt aus und also anziehen und dann mal über die Plätze laufen. Das macht sich ganz gut, ein bisschen Flagge zu zeigen. Okay, wichtiger Termin, 11. bis 13.02. Christos hat es gerade schon angemerkt. Pirate Security Conference in München, die Piratensicherheitskonferenz. Alex Kohler hatte das Kick-Off-Mumble und wir haben schon mal erste Sachen besprochen, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Das läuft und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die FSA-Demo in München hinweisen. Ich habe ihr im Pad mal ein Konto angegeben, das ist ein Spendenkonto. Diese Demonstration machen wir ja mit anderen Parteien zusammen, aber das geht unter dem Motto, wir steuern Geld bei, wenn die anderen ebenfalls Geld beisteuern. Das soll so ein bisschen auch Druck aufbauen unseren Mitveranstaltern, dass wir am Ende nicht auf den Gesamtkosten sitzen bleiben, aber auch im Hinblick darauf, dass wir die Sache rund finanziell begleiten möchten. Also hier ist das Spendenkonto, wenn ihr darüber hinaus noch da Beiträge überweisen wollt, auch angegeben. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen, das war's schon. Danke. Hi Olaf, meine Frage zu dieser Themenwoche Open Antrag. Was habt ihr da konkret geplant? Also du meinst jetzt Bayern? Ja, genau. Ja, also zunächst einmal müssen wir das ja im Landesvorstand noch festzurren. Morgen Abend, Mittwochabend treffen wir uns immer, um Sachen zu besprechen, also jeden Mittwoch. Und da wird das Thema sein. Ich habe es noch nicht ins Pad eingetragen, aber das werde ich gleich machen. Was wir machen ist, wir haben ja eine Website. Wir haben auch Flyer aus früheren Zeiten. Aber was wir auf jeden Fall vorbereiten ist, wir müssen fit werden, was denn da eigentlich Sache ist. Wie sieht Open Antrag aus? Wie kann man das nutzen? Wer darf es nutzen? Wie wird es weitergemacht, wenn man dann einen Antrag gestellt hat? Was läuft da weiter? Auf diese Fragen müssen wir Antworten geben können. So, wenn wir beispielsweise an einem Infostand ständen, auch dem unbedarften Bürger sagen können, wenn Sie eine Frage haben, nutzen Sie Open Antrag. Dazu müssen wir uns im Landesvorstand erstmal Gedanken machen, wie wir das konkret für Bayern machen. Wir haben ja in Bayern das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz zu laufen und das spielt Hand in Hand. Bei beidem geht es um Transparenz des Staatswesens und Bürgerbeteiligung, sprich also Partizipation. Beides können wir verknüpfen. Also wir starten nicht von Null. Während es in anderen Landesverbänden mutmaßlich so ist, dass das Thema erstmals behandelt wird. Wir haben übrigens auch, das darf ich an dieser Stelle einschieben, Open Haushalt. Also wir sind da ein bisschen avantgardistisch. David hat das vorbereitet, Haushalte transparent lesbar zu machen. Und unterstützen wir auch das Saarland bei dieser Geschichte und können also mit diesen drei Feldern klar machen, dass die Piraten an der Stelle stehen, wenn es um neue, avantgardistische digitale Beteiligung. Also ganz konkret, ihr redet da morgen Abend drüber eigentlich, über konkrete Geschichten. Das hatte ich vor. Ja, ich hatte keine Zeit. Naja gut, trotzdem alles klar. Ich habe zumindest einen groben Überblick. Eventuell nerv ich nächste Woche nochmal. Danke. Gerne. So, weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ist Bruno aus Berlin da? Für Berlin? Von Berlin? Kein Berlin. Brandenburg. Ja, guten Abend. Bei uns im Landesverband spielt zurzeit die Verwaltungsstrukturreform in einem neu wiedergegründeten oder aktivierten AK Kommunales relativ große Rolle. Da geht es unter anderem um natürlich um die Sinnhaftigkeit dessen, dann die Umsetzung, was viel mit Transparenz zu tun hat, auch mit digitaler Ausgestaltung, damit die weiten Räume überhaupt irgendwie überbrückt werden können, dass Bürger noch was zu tun haben, und weitere Fragen, die sich daraus ergeben, werden zusammengestellt, sodass wir daraus vernünftige Positionen erarbeiten können. Weiterhin finden relativ viele informelle Tätigkeiten rund um Freifunk zurzeit im Land statt. Da sind viele Piraten oder einige Piraten daran beteiligt, aber läuft nicht immer unter Piratenflagge. Es wird zurzeit zum Beispiel in Cottbus eine neue Freifunk-Community gegründet und das Ziel, wo wir hinkommen wollen, ist, dass wir dann Freifunk dann halt auch für Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen. Nicht nur in Cottbus, auch an anderen Orten. Das läuft. Ansonsten haben wir noch einen Infostand beim 17. Bad Belziger Altstadtsommer. Das ist nächstes Wochenende. Und das wäre eigentlich so, was jetzt in Brandenburg nach außen wichtig ist. Ich habe fertig. Keine Nachfragen. Oder? Gut, Bremen und Hamburg, hat da mal jemand Namen für mich? Falls nein, beziehungsweise davon unabhängig, ist jemand da dafür? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Hessen ist Alex entschuldigt. Wir gucken mal kurz. Wir haben eine Umfrage laufen bezüglich Piraten-Hessen-Logo. Wir haben eine Landesvorstandssitzung mit großen Freifunk-Themen-Anträgen. Wir haben eine Strafanzeige des KV Marburg gegen den Generalbundesanwalt. Wir haben die Teile des LV, die beim Jupicamp versuchten vorbeizugucken, mit Link zum Bericht. Dann Vorbereitung bis zum LPT am 3.4.10. in Wiesbaden-Mainz-Kastell. Die Versammlungsleitung, der hat Versammlungsleitung gemacht auf dem KPTK Reutlingen in Tübingen. Das ist ein Vorname. Vorstandsfuhr, Kommunalwahlvorbereitung und dann haben wir Freifunk in der Flüchtlingsarbeit eingesetzt in Frankfurt, erfolgreiches Projekt von Fredo und wir haben noch das Kommunalwahlvorbereitung, die weiterhin läuft und der CSD in Gießen, der noch kommt. Fragen dazu sind natürlich jetzt etwas schwierig, weil ich das jetzt vorlese. Falls es Fragen gibt, wird oben an den Michael Kittlaus verwiesen, also falls ihr Fragen habt, stellt die jetzt an Michael. Scheint nicht der Fall sein. Mecklenburg-Vorpommern. Kollege Eisenschild? Auch nicht. Niedersachsen. Thomas Ganzko. Ja, ich habe heute tatsächlich mal ein bisschen was zu erzählen. Über die Landesgeschäftsstelle haben tatsächlich 4 KVs bislang nur VDS-Flyer angefordert. Ich bin da guter Hoffnung, dass die dann auch am 5.9. unters Volk gebracht werden. Hameln, Göttingen, Nienburg, Schaumburg und der neu gegründete zusammengeschlossene KV Südheide, wollen da wohl was machen. Vorher ging heute noch ein Aufruf über unsere Mailingliste, doch bitte am 29.08. zu einer Gegendemo gegen die Rechte in Goslar zu kommen. Mal gucken, ob ich da Zeit habe. Eigentlich habe ich wahrscheinlich eine andere Veranstaltung, vielleicht gehe ich dahin. Und was ich immer wieder gerne mache, ist auf unsere Landesmitgliederversammlung am 26. und 27.09. in Oldenburg hinzuweisen, wo wir unseren LAPO mal wieder auffüllen wollen. Wie gesagt, auch mit einem dann richtigen Nachfolger für mich. Und ein bisschen Satzung und Programm machen werden. Das war's dann. Guti, Fragen nach Niedersachsen. Scheint nicht der Fall zu sein. So, dann kommen wir nicht zu Nordrhein-Westfalen. Wir kommen zu Rheinland-Pfalz. Jürgen, du hast wieder das Wort. Ja gut, wichtig ist, was ich eben schon gesagt habe, 13.9. Ausstellungsversammlung für die Liste in der Nähe vom Nürnbergring. Dann haben wir am 2.3. Oktober einen zweitägigen Parteitag, der sowohl unser Programm für die Landtagswahl, aber auch die Kandidaten machen soll. Der findet in sehr wahrscheinlich in Waltersweiler statt. Das ist ganz direkt an der A63 zwischen Mainz und Kaiserslautern sehr gut zu erreichen. Dann gibt es die FSA-Demo in Koblenz, die oben schon steht. Dann haben wir das Transparenzgesetz. Ja, das wäre auch ein interessanter Termin. Einfach durchlesen und wäre auch für Hessen interessant. Aber Schnappi weiß da schon, wenn da irgendwas ist, wird er sich da melden, ob wir Piraten dort vielleicht auftreten. Das war es eigentlich. Das meiste ist bei uns halt Wahlkampf und das wurde oben gesagt. Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich direkt weiter an den Jörg Arbeiler. Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen. Also, der Landesvorstand hat ja wieder getagt im Saarland, somit habe ich auch wieder was zu berichten. Vorbereitet wird im Moment das Landesbarcamp, wenn ich das richtig rausgelesen habe, war es der 20.9. soll nochmal explizit darauf hinweisen, dass 14 Tage vorher die Speisekarte bekannt gegeben wird. Sehr wichtig für uns anscheinend. wir hatten ja noch die Rückfrage gehabt zu den Landesthemenbeauftragten. Da habe ich nachgefragt. Also da haben wir nur ein paar. Die habe ich einfach mal ins Pad reingeschrieben zu Informationen und Vollständigkeit. Weitere werden wir dann an dem Landesbarcamp und auf dem LP dann versuchen zu legen, was das betrifft. Dann haben wir Vorbereitungen zu einem Aktionstag Pflege am Boden. Da laufen die Vorbereitungen zurzeit noch. Werde ich dann informieren, sobald das alles konkret ist. Wie gesagt, die Infostände zum VDS laufen an am 5.9., das ist klar. Wir regional starten in Saarlouis schon am 29.8. mit einem. Und ja, dann haben wir noch eine traurige Meldung oder beziehungsweise eine Stadtratsfraktion von uns, von Saarbrücken, ist gewechselt zu den Grünen. Das ist politisch gesehen sehr ärgerlich. Ja, nicht zu verhindern, ja, aber die haben sich auch schon lange von der Politik des Bundes und auch teilweise von der Landespolitik abgegrenzt. Insofern, ja, nicht so der große Verlust, halt politisch Außenwirkung, ja, aber halt in anderen Zusammenhängen weniger, müssen wir halt durch. Gut, dazu. Eine Frage, ist die komplette Fraktion gewechselt oder einzelne Mitglieder? Nee, also die komplette Fraktion ist gewechselt, also so wie ich das erfahren habe, hat keiner das vorher gewusst. Nachmittags wurde, glaube ich, der Landesvorsitzende kurz da per SMS oder sowas informiert. Und ich habe es auch gehört über Dritte. Und die haben also komplett alles niedergelegt und sind zu den Grünen gegangen. Es gab Anzeichen und Tendenzen, dass das mal sowas passieren. Aber so richtig hat sich das keiner vorstellen können. Und gestern ist es halt wohl dann passiert. Und das geistert im Moment jetzt durch alle Medien, also durch die Zeitung und durch aktuellen Bericht. Also falls das einer sehen möchte, auf srfernsehen.de gibt es die Mediathek. Und da ist in der Sendung von 19.30 Uhr, 45 ist da diese Geschichte dann drin, wo die zur Stellungnahme kommen. Also die, ja, sie reden uns tot. Und dabei muss man sagen, sie selbst haben eigentlich nur Gegenpartei in letzter Zeit getreten und haben weniger Programmatik gemacht. Hat auch die Folge, dass die zwei Köpfe auch auf der, wie soll ich sagen, Stadtverband Saarbrücken, also dem vorgestanden haben und dementsprechend auch jetzt der KV Saarbrücken im Moment handlungsunfähig ist. Auch da werden wir schauen, wie wir das machen können. Es gibt noch genügend Personen, die dann die Nachfolge antreten und ich bin da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Wie gesagt, aber wir haben halt einen Schaden durch diese zwei, ich nenne es mal persönlich Vollpfosten und da müssen wir schauen, wie wir kommen. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Ja, das klingt von dir schon nach einer gewissen Wut, die sich angestaut hat. Ja, also wenn ich jetzt ganz persönlich, wir arbeiten hier wirklich mit wenigen Leuten, aber die ist wirklich mit Herzblut und engagiert und fast rund um die Uhr und dann kommen solche Leute und machen einem alles kaputt, für was man hart arbeitet. Das ist schon, ehrlich gesagt, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Und dann zu behaupten, wir würden nicht arbeiten auf Landes- oder auf Kreisebene, das ist schon persönlich, finde ich das schon sehr, sehr bedauerlich, sowas zu hören. Und das ist auch ärgerlich. Danke für die Info. Gerne. Naja, ihr seid nicht die Einzigen, die auf kommunaler Ebene Piraten verloren haben. Also wir in Schleswig-Holstein haben da ja auch schon so unsere Erfahrungen gemacht. Und auch keine positiven. Ja, wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir das, also wir haben, also der Landesvorstand ist zu dem Schluss gekommen, dass wir das nicht ausbreiten werden und auch nicht in die Presse gehen werden damit, sondern das passiv behandeln. Das halte ich auch für sinnvoll, einfach zurück zur Tagesordnung, Programm machen, Stände machen. Wir haben genug zu tun, Ärmel hochkrempeln und weiter geht's. Wir werden nicht untergehen. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zu Sachsen, da steht was drin. Ist jemand da? Michmo, glaube ich, hat das reingeschrieben, wenn ich die Frage richtig sehe, oder? Jetzt sehe ich den allerdings hier nicht, sondern nur im Pad und lese das uns mal kurz vor, wenn sich sonst keiner vordrängelt. Ja, wir haben das Thema Heidenau und Flüchtlingsproblematik natürlich sehr prominent im LV Sachsen. Wir haben am 29.08. den Antirak Cup in Radebeul, was auch immer ein Antirak Cup ist. Am 19.09. ist die FSA in Leipzig. Die Marina Sachsen findet im Oktober statt, beziehungsweise ist in Planung. Und im November findet ein Landesparteitag statt, der ebenfalls jetzt in Planung ist. So, Fragen, fürchte ich, müssen wir an dieser Stelle dann sich erübrigen lassen und weitergehen zu Sachsen-Anhalt. Scheint niemand da zu sein. Wir gehen weiter zu Schleswig-Holstein, zu Kati Jasper Ahlers. Ich sehe... Ja, guten Abend. Darf ich dir gratulieren zu deiner Hochzeit? Alles Gute. Danke. Von mir auch. Dankeschön. Ja, von mir auch. Alle willkommen im Club. Naja, fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber ich arbeite dran. Ja, bei uns in Schleswig-Holstein ist eigentlich gar nicht so viel los. Es ist in dem Landtag sitzungsfreie Zeit. Da passiert gerade auch nicht so ganz so viel. Und am 22.08. war jetzt in Lübeck der CSD, der soweit, ich hatte, also ich bin nicht da gewesen. Christian Thiessen ist da gewesen und fand es großartig. Es muss also eine tolle Party gewesen sein. Und ich bereite derzeit den Landesparteitag im September in Neumünster vor. Übrigens auch eine Wahlleitung. Also wer sich da berufen fühlt, darf sich gerne im Wiki eintragen. Und ansonsten, ja, tun wir Dinge. Frage an dich. War das eine Frage? Hab dann nur ich die nicht gehört? Nein. Kathi, also vorneweg gratuliere ich mal deinem Ehemann zu dieser Ehefrau. Und folgende Frage, nächste Woche, 1. September ist in Grundshagen, Grundshagen grenzt an Kiel, eine TTIP-Veranstaltung mit den MdBs der CDU, Stritzel und Wartepool, die anscheinend aufs Podium noch ein paar Buddies von der IHK eingeladen haben. Das schreit natürlich nach einem kritischen Publikum. Wisst ihr von dieser Veranstaltung? Ich hatte gestern eine Mail an Christina und Patrick gemacht. Wenn, dann habe ich es übersehen. TTIP-Veranstaltungen sind ja immer mal wieder irgendwo welche. Ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, guck aber nach, und wenn du mir E-Mail an Christina geschickt hast, dann schließe ich mich mit ihr mal kurz. Gut, dann glaube ich, kann ich weitergehen zu Thüringen. Verdammt, jetzt sehe ich gerade erst die Zeit. Wir sind echt ein bisschen wieder in Verzug geraten. Na gut, das ist jetzt schade. Thüringen. Ja, guten Abend. Ja, wir haben einen Raum für eine LBD gefunden. Das ist in der Alten Parteischule in Erfurt, also LBD am 24.25.10. Und es gibt halt jetzt verstärkt Bestrebungen, dass wir Freifunk halt anschieben und dass wir da richtig mal jetzt loslegen. Gut, Fragen nach Dingen? Scheint nicht der Fall sein. So, wir gehen gleich weiter zu den Themenbeauftragungen. Ansonsten jetzt nochmal die Bitte für die Zukunft. Themenbeauftragte, bitte hetzt euch jetzt heute nicht. Aber ansonsten auch in Zukunft die Bitte an die Polgifs, schaut, dass ihr euch ein bisschen beschränkt, weil wir in der Zukunft vermutlich recht häufig Termine um 9 Uhr folgend haben werden und ich eigentlich nicht länger als eine Stunde für die Berichte verwenden möchte. Dementsprechend, ja, das für die nächste Woche. Jetzt möchte ich aber den Themenbeauftragten nicht komplett die Zeit klauen, also macht einfach mal. Urheberrechtliche IP, Bruno Kramm, der war jetzt vorher bei Berlin schon nicht da. Ich nehme an, da werden wir jetzt weniger Glück haben auch. Das scheint wohl der Fall zu sein. Dann gebe ich an Bernhard für die Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Okay. Ja. Ich habe auch nur wenig zu berichten. Ich habe eine kurze Zusammenfassung des Treffens des Jobcenter Telefonlistenteams vom 17.08. Ich habe das eine Zusammenfassung als PDF hier verlinkt. Da könnt ihr auch, wem es interessiert, noch ein bisschen näher reinschauen. Wichtig war, es war nur eine kleine Gruppe da, weil am gleichen Tag ja auch eine Bundesvorstandssitzung stattfand. Es war aber trotzdem eine sehr interessante Veranstaltung. Einige Fragen konnten auch nochmal richtig geklärt werden, weil Uwe anwesend gewesen war an diesem Abend und er hat ja bisher das Ganze so ein bisschen geleitet, diese ganze Arbeit. Ja, es gibt immer noch ein kleines Problem. Wir haben immer noch nicht die Mitarbeiter, die wir uns suchen, das Programm, also so eine Software. Wir haben jetzt Verbindungen auch zu zwei Piraten aus NRW, haben aber allerdings noch keine Rückmeldung bekommen, ob die sich da daran setzen. Die Voraussetzung für diese Software, das habe ich genau in dieser PDF-Datei beschrieben, also worum es geht. Das hat also der Uwe nochmal ganz schön dargestellt an dem Abend, das fand ich ganz gut. Wir haben aber noch ein paar Sachen umsetzen können. Also wir haben, so denke ich jetzt mittlerweile, oder es wird jetzt beantragt, die verschiedenen Domains, die wir uns ausgesucht haben. Das will der Bastian machen und er wird uns auch vorübergehend einen Server zur Verfügung stellen, wo wir halt auch mal so einen Testlauf mit unserer neuen Software dann erstellen können und durchführen können. Gut, das soweit zu diesem Thema. Dann hatten wir eine sehr schöne Mumble-Sitzung letzten Sonntag bei der AGBGE. Zu Gast hatten wir Michael Bernd. Danke an Michael. Er hat einen sehr schönen Vortrag gehalten, und zwar zu dem Thema gesellschaftlich-politische Rahmenbedingungen und das BGE. Dazu gibt es auch ein Arbeitspapier, das habe ich hier verlinkt. Also wer nicht daran teilnehmen konnte, kann daran nochmal nachschauen. Also es gibt da ganz gute Grafiken und Zahlen, die man doch wissen sollte. Ja, dann gibt's noch den nächsten Termin, AK Soziales mit den Sozialpiraten. Wir treffen uns ja jetzt regelmäßig. Nächstes Treffen am 13.09. Und dann haben wir sehr wahrscheinlich am 2.09. keine AGBGE-Mumble-Sitzung, weil da zwei Koordinatoren in Urlaub sind. Und ich denke, ja, der Reinhard wird da sein, muss man halt sehen. Also ihr könnt ja mal vorbeischauen, aber es ist nicht ganz sicher, ob an diesem Abend eine Mumble-Sitzung stattfindet. Das war's schon. Und wenn Fragen sind, bitte gerne. Ja, stellt Fragen. Ansonsten nochmal von mir die kurze Anmerkung an die Themenbeauftragten. Sofern es noch nicht passiert ist, hatte ich euch ja beim letzten Mal schon gebeten, schreibt mir die Mumble-Termine immer ins Pad mit rein. Ja, die Energiepolitik mit Michael Bernd ist als nächstes dran. Ich mache eine kurze Sammelabfrage. Gesundheit, Umwelt. Ist da jemand da? Nur damit wir schneller durchkommen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich jetzt an Michael Bernd. Ja, gerne. Die letzte Woche stand so unter dem Thema CO2 und Klima. Wir haben ja die Ende-Gelände-Aktion im Rheinland-Garzweiler im Braunkohleabbaugebiet gehabt. Mehr als 1000 Aktivisten international waren dort unterwegs. Das ging ja auch durch die Presse. Ich habe mal den Kommentar von Jürgen Döschner, Tagesschau, reingestellt, der sich aus meiner Sicht da sehr positiv oder sehr gut äußert zu der ganzen Problematik. Wenn jemand Interesse hat, über unsere Mailingliste ging ein E-Mail-Bericht eines Aktivisten, auch mit Links zu YouTube-Videos. Wer da nähere Informationen gerne hätte, mir einfach eine Mail machen, dann leite ich die Mail an ihn dann weiter. Ja, und dazu passt dann auch die Nachricht, dass China jetzt im Hinblick auch auf die Klimakonferenz Ende des Jahres in Paris sich zu CO2-Reduktionszielen geäußert hat. China sagt, 2030 soll das Maximum der CO2-Emissionen stattfinden. Vielleicht auch eher 2025 und dann will man rückbauen. Umweltverbände haben das zumindest als positives Signal aufgefasst und haben sich gefreut, dass jetzt einer der großen Akteure, CO2-Emittenten weltweit, sich eben auch outet neben den USA und positioniert. Sicherlich auch unter dem Druck, dass in China, da gibt es eine neue Studie, 17% der Todesfälle inzwischen anscheinend auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Ja, und dann passte auch eine Nachricht von gestern, tagesschau.de. In Russland gab es einen Chemiekonzern, der mit CO2-Zertifikaten mehrere hundert Millionen Euro anscheinend verdient hat. Und zwar dadurch, dass er zunächst massiv CO2 in die Luft geblasen hat, Schadstoffe, um dann hinterher über einen chemischen Filterprozess sie wieder herauszuholen und dafür CO2-Zertifikate erhalten hat, die er dann im Ausland verkauft hat. Größenordnung sind wohl in Russland insgesamt 600 Millionen Tonnen CO2 in die Luft gegangen, jährlich. Um das einschätzen zu können, wir haben in Deutschland Jahresemissionen von etwas über 800 Millionen Tonnen. Ja, und dann noch eine Nachricht aus dem Bereich EEG. Es gab eine Ausschreibung für Photovoltaikanlagen. Und wie schon lange befürchtet, auch von Verbänden, Bürger, Projekte haben enorme Schwierigkeiten, hier bei den Ausschreibungen berücksichtigt zu werden, weil letztlich kommen die günstigsten Anbieter zum Zug und Bürgerprojekte sind meistens nicht entsprechend finanziert, haben höhere Kapitalfinanzierungskosten durch einen geringeren Eigenkapitalanteil, dass sie hier eben nicht so günstige Angebote für eine Vergütung abgeben können wie große Konzerne. Folge war, dass hier bei der letzten Ausschreibung eben auch kein Bürgerprojekt berücksichtigt werden konnte oder berücksichtigt wurde. Dazu eben auch ein Link. Fertig? Ja, ich bin durch. Gut, Fragen? Noch kurz von mir eine Frage. Bezüglich nächsten Mumble-Termin, kannst du da was sagen? Ja, nächste Woche. Okay. Ich mache mal wieder Sammelabfrage für drei Stück. Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien. Einer von den dreien da? Eine von den dreien tatsächlich in dem Fall? Das scheint leider nicht der Fall zu sein. Datenschutz, Patrick Breyer. Kommende Woche wieder um 21 Uhr Planungsmumble an der hiesigen Stelle hier, also quasi jetzt in genau 7 Tagen. Bitte erkundigt euch vorher bei den KVs, was die Piraten vor Ort tun und sagt Bescheid. Der NSA-Skandal, da hat der Zombie was reingeschrieben. Zombie, kannst du da was dazu sagen? Scheint nicht so zu sein, dann kann ich jetzt auch nicht viel sagen, weil es ist nur ein Link und ich habe gerade eben nicht die Bandbreite, um hier noch ein Video nebenher gucken zu können und dann das Ganze erklären zu können. Aber hier ist ein Schulungsvideo für das weitere Vorgehen. Guckt einfach mal rein. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ich hoffe mal einfach, dass es kein Rickroll ist, aber dann bringen wir es auf jeden Fall weiter. Queer. Richard Welter, entschuldigt der RL-Termin. Treffen der AG ist immer am 6. eines Monats um 20 Uhr. Danke dafür. Und Spontansitzungen werden über die Mailingliste geplant. Goodie. Dann weiß ich das. Moment, da steht jetzt, ist das in der falschen Zeile? Was steht in dem Link in Zeile 23? Steht die AG Tellerrand drin. Ist das dann hochgerutscht von Bildung, Forschung, Wissenschaft? Kann mir mal jemand kurz sagen, ob dieser 6. eines Monats Termin für die Quiraten passt oder ob das der von Bildung, Forschung, Wissenschaft ist? Also der AG Tellerrand tagt üblicherweise am 6. des Monats. Insofern passt das zu Forschung und Wissenschaft, weil AG Tellerrand Bildungsvernetzung im Bund ist. Eben, deswegen. Gut, dann nehme ich mal tatsächlich stark an, dass das in der Zeile verrutscht ist. Dann packen wir mal kurz die 327 runter in die jetzt 331, würde ich vorschlagen. Gut, in dem Fall kann ich mir wohl tatsächlich auch die Frage nach Bildung, Forschung, Wissenschaft sparen. Und frage stattdessen nach freie Netze und Außen- und Sicherheitspolitik. Gut. Auch von denen scheint keiner hier zu sein. In dem Fall müssen wir an dieser Stelle wohl konstatieren, dass uns die Berichterstatter ausgehen. Wir haben bei den Informationen in Zeile 339 noch eine Info drinstehen von den Schweizer Piraten. Da weiß ich jetzt natürlich auch nichts dafür. Kann da noch jemand was dazu sagen? Was war das mit den Schweizer Piraten? Sorry. Da steht in Zeile 340 einfach nur drin, die Schweizer Piraten wollen im Oktober in den Nationalrat. Jetzt mit Link. Falls derjenige, der da gerade eben reinschreibt, sich berufen fühlt, das noch kurz zu erläutern, möge er das bitte tun. Das ist ein Link, den habe ich schon mal gesehen. Da kann man für die jeweiligen Piraten dort zustimmen. Das ist einfach draufgehen, zustimmen. Das ist so ein Verfahren. Zu den Schweizer Piraten gibt es noch zu sagen, wir haben BPT im September. Jetzt habe ich das Datum gerade vergessen. Wir sind alle eingeladen, fällt mir gerade so ein. Gut, dann bitte ich darum, dass alle fleißig auf diesen Link klicken, für die Schweizer Piraten abstimmen. Und das ist auch, was ich jetzt gleich tun werde, nachdem ich die Sitzung offiziell um 21.09 Uhr schließe. Falls es jetzt Sekunde, ich hätte da noch eine Kleinigkeit. Du hättest noch eine Kleinigkeit, dann bitte ich sehr um diese Kleinigkeit. Richtig, ich jaule ja die ganze Zeit schon von wegen Mailingliste. Wir sind also auf den Trichter gekommen, dass wir satte 3 Mailinglisten fürs Team PolGF haben. Können wir das danach machen, bitte, Astrid? Ich würde den Link ganz gerne ins Protokoll posten, damit die Leute sich da anmelden, Christus. Deswegen sage ich es jetzt. Ist das okay? Ja. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt mit Geoffrey drüber geredet, welche Liste nehmen wir. Ich tue den Link ins Protokoll, tut mir einen Gefallen, meldet euch da an. Ich habe nämlich schon was, was per Mail reingekommen ist, wo ich mit euch dann doch auf der Mailingliste drüber reden möchte. Gut. In dem Fall können wir dann jetzt an dieser Stelle um 21.10 Uhr die Sitzung wohl beenden. Oder? 21, 22, 23 und es ist... So, ich sag dann auch gleich wieder Tschüss, ich muss heute Abend nämlich noch wohin. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.